Evangelium des Matthäus. Kapitel 1. Das ist das Buch von der Geburt Jesu Christi, der da ist ein Sohn Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugete Isaak, Isaak zeugete Jakob, Jakob zeugete Juda und seine Brüder. Juda zeugete Phares und Saram von der Tamar. Phares zeugete Hezron, Hezron zeugete Ram. Ram zeugete Aminadab, Aminadab zeugete Nahasson. Nahasson zeugete Salma. Salma zeugete Boas von der Rahab. Boas zeugete Obed von der Ruth. Obed zeugete Jesse. Jesse zeugete den König David. Der König David zeugete Salomo von dem Weibe des Uriah. Salomo zeugete Roboam. Roboam zeugete Abia. Abia zeugete Asa. Asa zeugete Josaphat. Josaphat zeugete Joram. Joram zeugte Osia. Osia zeugte Jotam. Jotam zeugte Achas. Achas zeugte Ezechiah. Ezechiah zeugte Manasse. Manasse zeugte Amon. Amon zeugte Josia. Josia zeugte Jechonia und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugete Jechonia Sealtiel, Sealtiel zeugete Zorobabel, Zorobabel zeugete Abiud, Abiud zeugete Eliachim, Eliachim zeugete Azor, Azor zeugete Zadok, Zadok zeugete Achin, Achin zeugete Eliud, Eliud zeugete Eleazar, Eleazar zeugete Matan, Matan zeugete Jakob. Jakob zeugete Josef, den Mann Marias, von welcher ist geboren Jesus, der da heißt Christus. Alle Glieder von Abraham bis auf David sind 14 Glieder. Von David bis auf die babylonische Gefangenschaft sind 14 Glieder. Von der babylonischen Gefangenschaft bis auf Christum sind 14 Glieder. Die Geburt Jesu Christi war aber also getan. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, ehe er sie heimholte, erfand sich's, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht rügen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Indem er aber also gedachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, »Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, dein Gemahl zu dir zu nehmen, denn das in ihr geboren ist, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, des Namen sollst du Jesus heißen, denn er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllet würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel heißen. Das ist verdolmetschet, Gott mit uns. Da nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm des Herrn Engel befohlen hatte, und nahm sein Gemahl zu sich. Und erkannte sie nicht, bis sie ihren ersten Sohn gebar und hieß seinen Namen Jesus.